Die südkoreanische Zeitung Gyeongnyang Sinmun brachte am 9. Januar einen Artikel mit dem Titel »Wer hat Abe, den Übeltäter der Geschichte, dazu veranlasst, seinerseits großen Lärm zu machen?« Im Artikel wurde angeprangert, dass der japanische Premierminister Abe gleich nach der Errichtung der Mädchenstatue vor dem japanischen Konsulat in der südkoreanischen Stadt Busan persönlich deren Räumung verlangt und die Offensive Japans die Grenze überschreitet. Abe soll vor der Presse behauptet haben, dass Südkorea dafür Entgegenkommen zeigen solle, dass Japan schon 1.000 Millionen Yen ausgezahlt habe und dass daher die Räumung der Mädchenstatue selbstverständlich sei. Die Vereinbarung solle erfüllt werden, selbst wenn die südkoreanische Regierung gewechselt werde, so frech soll der japanische Regierungschef geäußert haben. Im Artikel der Zeitung wurde weiter geklagt, dass die südkoreanische Regierung über ein Jahr lang allerlei Demütigungen von Japan hinnehmen müsse, seitdem sie trotz der Einwände der Bevölkerung und Opfer mit Japan die Vereinbarung über die Sexualsklaverei-Frage getroffen habe.